Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Aqui é a Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, da Tide. Esse programa é gravado diretamente de Niterói, a capital do mundo. Marcos Romão, no microfone. Und wir senden direkt aus Niterói, das liegt in Brasilien, ganz in der Nähe von Rio de Janeiro. Und unser Studio heißt Tomba Record im Viertel Pequeno. Exatamente, é no Pé Pequeno onde a gente faz o nosso programa no Tomba Studio com Bruno Marcos. Ja, unser heutiges Thema ist die Wahl in Brasilien. Und wir möchten euch gerne ein paar Informationen geben über das Aktuelle, was hier gelaufen ist bisher. Esse é um programa especial para as eleições de 2014 no Brasil. E vamos agora falar um pouco sobre isso. Ja, aber als erstes werden wir mal ein Stück einspielen von Arlindo Cruz. Und zwar heißt das Deixa a Fumaça Entrar. Exatamente, para abrir os caminhos, Deixa a Fumaça Entrar, de Martinho da Vila, cantado por Arlindo Cruz. Já botei casca de alho ao fazer uma beijoinha alecrim. Esse meu defumador está em ponto de bala, que a fumaça me protege de uma faca e de uma bala. Se não fosse essa fumaça, tava morto numa vala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar. Agora deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça ir, mas deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Se você é de rodar ou se é de bater tambor, faça um favor. Tome um banho de arroz, não é? Cachoeira, faz levantar, acaba qualquer canseira. Banho de mar é bom pra descarregar. Mas por favor, tome um banho de amor. Não é? Mas por favor, tome um banho de amor. Se você na quarta-feira vai lá na pedreira do meu paixão, faça um favor. Tome um banho de amor. Eu falei pra você, mas por favor, tome um banho de amor. Se você é de Angola, etiqueta de lavou, posso um favor. Sabe o quê? Tome um banho de amor. Eu falei pra você, mas por favor, tome um banho de amor. Mas se você é de rodar ou se é de bater tambor, tome um banho de amor. Não é? Oi, oi. Tome um banho de amor. É. Vamos tomar no mar, um banho de mar, pelo litoral brasileiro, Odoiá. Salve Manjá. Umare, umare, o mar chamou pra samba. Umare, o mar chamou pra samba. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. Umare, o mar chamou pra samba. Tem samba na areia do mar. Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou. Levantar o meu astral, foi na beira do mar que samba começou. Eu vou pelo litoral, nessa onda que vai, nessa onda que eu vou. Levantar o meu astral, foi na beira do mar que samba começou. Eu vou pelo litoral, oh, o mar. O mar me chamou pra samba. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar. O mar me chamou pra samba. Tem samba na areia do mar. Na praia de Lagoinhas, nas bandas do Ceará, fui a Porto de Galinhas e não parei de sambar. Nossas praias são de ouro, achei o tesouro guardado em baú. Foi o samba cantado em Búzios, batido versado em Jeribabu. O mar, o mar me chamou pra samba. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar me chamou pra samba. Tem samba na areia do mar. Junte dunas de Itaúnas, mel com cidreira e mostarda, um gole de Paraty, a roda tá formada. Samba forte nos pés de Léo, do Leme, Pantal e Itacoatiara, Balalão, Bertioga, Gamboa, Capão da Canoa e Jericoacoara. Umarê, uma me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na areia, quero ver geral na palma, na palma, na palma, na palma, vamos pro mar, vamos nessa pro mar. Sabe as praias do Rio de Janeiro, sabe o Sepitiba, sabe o piscinão de Ramos, sabe a linha do governador, sabe o Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio, vamos nessa pro mar. Vou Copacabana, tem samba na areia do mar, do mar, do mar. Quero ver as musas do litoral fazendo comigo agora, hein? Piti papará, piti papará. Quem gostou faz barulho aí! Acabamos de escutar Arlindo Cruz com a música Deixa a Fumaça Entrar, de Martinho da Vila. Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und das Stück, was ihr soeben gehört habt, war von Arlindo Cruz. Lass den Rauch eintreten. Ja, unser heutiges Thema ist die Wahl in Brasilien vom 5. Oktober und wir möchten euch ein paar Informationen darüber geben. Es geht nämlich um die Präsidentschaftswahl, es geht außerdem um die Wahl des Gouverneurs im Bundesstaat Rio de Janeiro und außerdem geht es um Bundesabgeordnetenwahl und Stadtabgeordnetenwahl. Exatamente, vamos bater papo hoje sobre as eleições aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, não, aqui no Brasil inteiro, porque agora estamos entrando no segundo turno. As eleições desse ano foram para deputado estadual, deputado federal, governador e presidência da República. Und geben wir erstmal ein paar Informationen für den Anfang an unsere deutschen Zuhörer. In Brasilien besteht Wahlpflicht. Alle brasilianischen Bürger und Bürgerinnen von 16 bis 70 Jahren sind aufgefordert zu wählen. Eine akzeptierte Begründung reicht aus, um ohne weitere Konsequenzen der Wahl fernzubleiben. Andernfalls eine geringe Geldstrafe zu entrichten, um seinen Wahlstatus wieder zu regularisieren. Wird der Wahlstatus nicht in Ordnung gebracht, können wichtige Dokumente nicht beantragt werden, was dazu führt, dass Arbeitssuche, Kontoeröffnung oder der Erhalt eines Reisepasses nicht möglich werden. Wer dreimal in Folge nicht gewählt hat, verliert die Wahlberechtigung bis zur Regularisierung. Und noch eine ganz wichtige Sache ist, hier in Brasilien ist jeder Wahlberechtigte im Besitz eines Ausweises, das heißt Wahlberechtigungsausweis, Título Eleitoral, der neben dem Personalausweis einer der wichtigsten Ausweise hier in Brasilien ist. Also wie bei uns in Deutschland oder gerade mal in Hamburg, wir kriegen die Wahlbescheinigung nach Hause geschickt. Von der Behörde, vom Ortsamt und dann sind wir berechtigt zu wählen. Hier in Brasilien hat jeder einen Wahlausweis, der ein Leben lang Gültigkeit hat. Muito interessante o que o Ortrun fala. Ela teve que levar esse tempo todo só para explicar como funciona a questão de provarmos que somos eleitores aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem um título de eleitor, algo que você não tem na Alemanha. Aqui também no Brasil, para você ser obrigado a votar, algo que também não acontece na Alemanha. E aqui no Brasil, se você não votar e não justificar esse voto, você não pode tirar passaporte, você não pode viajar, você não pode abrir uma conta de banco, você não pode nem ter um trabalho. Então, votar aqui está extrema. Votar, não só votar, mas principalmente ter esse documento, o título de eleitor, é muito importante aqui no Brasil. Algo que os alemães praticamente desconhecem, porque eles recebem em casa, todo ano que tem a eleição, os papéis se informando quem será eleito e a pessoa pode mandar pelo correio, os candidatos, né? E as pessoas podem mandar pelo correio ou ir no dia da votação e colocar na urna as pessoas marcadas naquele papelzinho. É uma forma mais lenta depois de se fazer a votação para a apuração, mas é bem mais segura. Cada eleitor sabe exatamente não só em quem votou, mas sabe também que o resultado pode ser fiscalizado algo que aqui no Brasil, no momento, não se pode fiscalizar, porque não tem nenhum, o eleitor não fica com nenhum documento de quem ele votou. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Unser heutiges Thema ist die Wahl in Brasilien vom 5. Oktober. Und Romão hatte gerade in Portugiesisch erklärt, welche Nachteile man gerade wirklich haben kann, wenn man hier in Brasilien nicht wählt, weil hier Wahlpflicht besteht. Genau, und das ist sehr interessant, das ist auch eine Sache, die Deutsche Zuhörer muss wissen. Hier in Brasilien, wir haben schon seit mehr als 10 Jahren, seit 96, glaube ich, elektronische Wahl. Wir geben unsere Stimme über eine Maschine. Und diese Maschine hat keinen Beweis danach in die Hand von der Wähler, wer hat gewählt. Und das bedeutet, dass es gibt eine große Angst hier in Brasilien von Hacker und von Möglichkeit zu manipulieren diese Ergebnisse in den Wahlen in Brasilien. Romão, das war das Stichwort. Es stand ja auch in der Zeitung, dass kurz vor der Wahl noch mal ein Angriff gestartet worden ist. Hackerangriff auf die Wahlurnen, sozusagen elektronischen Wahlurnen. Und dass man sie, war es richtig, abgeschaltet hat? Ja, das hat tatsächlich passiert. Hacker aus, man weiß nicht genau, aber von ausländischen Land oder andere Gebiete von der Welt haben versucht, diese Zentral in Brasilien zu knacken. Aber die haben es nicht geschafft und trotzdem die Regierung hatte diese Zentral vom Computer ausgeschaltet und hat nur eingeschaltet in den Tagen ein paar Stunden vor der Wahl. Wir wissen noch nicht, ob man hat wieder versucht, das zu machen. Es gibt keine Nachricht. Bei dieser Nachricht, dass man hat versucht, das zu machen, ist gekommen erst 10 Tage später für die Wähler in Brasilien. Wir sind ganz schlecht informiert in Brasilien über was passiert mit der Maschine, wo wir geben unsere Stimme. Ja, und jetzt kommen wir gleich im Anschluss an diese Information zum Wahlergebnis. Dilma Rousseff, die jetzige Präsidentin, hat 42 gültige Stimmen bekommen, ungefähr. Aécio Neves hat knapp 34 Stimmen bekommen und Marina Silva hat 21 Stimmen bekommen. Das bedeutet, der erste Wahlgang, und das unterscheidet sich auch von der deutschen Wahl oder europäischen Wahl, der erste Teil ist geschehen. Dilma Rousseff ist als Präsidentin nicht wiedergewählt worden. Hätte sie 50,01 Stimmen bekommen, wäre sie Präsidentin geworden. Mit ungefähr mehr als 42 Stimmen geht das in Brasilien nicht. Es kommt zum zweiten Wahldurchgang. Exatamente. Outro, para explicar para o ouvinte alemão o que acontece aqui no sistema eleitoral, teve que informar que vamos ter segundo turno, já que quem teve a maioria dos votos, se não chegar aos 50%, não é eleito. Chega a 50%, mais um voto, não é eleito. O interessante também, ela colocando os dados de que a Dilma Rousseff teve 42%, o Aécio Neves 34%, mais ou menos, e Marina da Silva 21%. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, am Mikrofon Ortrun Gutke. Romão, lass uns ein bisschen Musik einspielen. Ein zweites Stück von Arlindo Cruz. Arlindo Cruz kommt aus Rio de Janeiro, ist Sambista und ein exzellenter Pagode-Spieler. Und wir spielen ein Stück ein gemeinsam mit Seca Pagodinho und es heißt Meu Poeta. É isso aí, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, você vai escutar agora Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho com a música Meu Poeta. Meu poeta, por favor, faça um samba de amor, samba com cheiro de flor. Acho que ela vai gostar, mas se ela não cantar, outra vai ficar feliz. Coração coração é terra fértil, novo amor cria raiz. Sofro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outra me abre a porta. Sofro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outra me abre a porta. Meu poeta, por favor, faça um samba de amor. Gente mesmo. Samba coxinho do flor. Toda hora, né? Acho que ela vai gostar. Mas se ela não cantar, outra vai ficar feliz. Coração é terra fértil, o amor cria raiz. Sopro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outras me abrem a porta. Sopro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outras me abrem a porta. Se ela faz secar a chuva que rega o amor que eu planto, se ela não crê no oração que eu faço pro meu santo, se ela não merece a dor que vai molhar o meu pranto, não merece esse samba, meu amor, meu acalanto. Meu poeta, por favor, faça um samba de amor, samba com cheiro de flor. Acho que ela vai gostar, mas se ela não cantar, outra vai ficar feliz. Coração é terra fértil, novo amor cria raiz. Diz aí. Sopro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outra me abre a porta. Toda hora. Sopro de amores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outra me abre a porta. Se ela faz chegar a chuva, me rego o amor que eu planto. Se ela não crê na oração que eu faço pro meu santo, se ela não merece a dor que vai rolar no meu pranto, não merece esse samba, meu amor, merece meu acalanto, não merece nada. Não merece esse samba, meu amor. Boa noite, meu acalanto, tá. Não merece esse samba, meu amor, meu acalanto. Deixe nada pra depois, é a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver. Vem pro meu braço, meu bem, vem, vem, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Leva esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois, é a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver. Me cansei, meu dia, cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar de mim. Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo como está. Ah, mulher, como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansado de chorar, não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. De quem? Diz aí você. Você, vem. E você como está? Com o fim do nosso amor, eu também tô por aí. Já não sei pra onde vou, quantas noites sem dormir. Alivia minha dor. Bonito, Zé. E me faça, por favor. Agora sou o terreno. Vem pro meu braço, vem. Alô, rapaz. Terrão, compadre. Olha a Praça Alta, a Central, Zumbi. Aqui de Sapucaí. E essa aqui, meu compadre? Nossa, com ratinho. Meu amor, se fosse assim, velho, assim, bem calmo e mais sereno. Mais sereno, né? Seria bem melhor pra mim, pra mim, um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno. Vamos com a gente, por favor. Cada vez mais dispersivo. O ciúme é o veneno. Não se encontra delitivo. Se entre nós houvesse a paz dos bons casais, sem receios, sem conflitos, eu acredito que haveria mais amor. Ah, é? Sem nossos gritos, são aflitos de pavor. Não são vocês! Mais calor, mais calor na relação, mais desejo de viver, mais pureza, mais prazer, mais amor, mais união. Mas não deu, termina aqui. Olha, vou tirando do sério. Bora, Vera. Salvo bom. Mas não deu, termina aqui. O rei do Rio de Janeiro, meu compadre Zeca Pagodinho. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Journalist und Moderator Markus Romau. É, você está na Rádio Mama Terra com Ortrun Gutke, direto da Alemanha, agora em Niterói, e Markus Romau. Und wir vorproduzieren unsere Sendung in diesem Jahr 2014 direkt von dem Viertel Pe Pequeno. Das ist ein kleines Viertel hier in Niterói. Und sind sehr, sehr zufrieden hier in den kühlen Räumlichkeiten im Studio. Denn draußen sind die Temperaturen, liegen schon bei ungefähr 35 bis, klettert hoch bis 40 Grad. Und der Frühling hat hier gerade erst angefangen. Exatamente. Nós estamos durante todo esse ano gravando diretamente do Pé Pequeno, um pequeno bairro em Niterói, e no maior calor, mas só que aqui está bem fresquinho, no Tomba Estúdio com o Bruno Marcos. Unser heutiges Thema ist die Wahl in Brasilien. Und wir kommen jetzt mal zur Wahlkampagne. Die Wahlkampagne begann 3 Monate vor der Wahl zum 5. Oktober. Und in Brasilien gibt es Pflichtwerbung im Fernsehen und im Radio für alle 32 Parteien, finanziert vom Staat. Die einzelnen Parteien finanzieren ihre Wahlkampagnen durch private Spenden. Und es gibt auch regelmäßige TV-Wahlduelle in den beiden größten Fernsehsendern. Das ist so ein Teil. Exatamente, Ortrun. A nossa campanha aqui começa geralmente 3 meses antes das eleições. Agora, a parte mais quente das eleições começa aqui no Brasil, no momento em que, praticamente 1 mês antes, em que as televisões são obrigadas, não são obrigadas, elas são pagas, elas recebem para isso, recebem dinheiro do Estado para fazer a campanha gratuita dos candidatos. Esses candidatos têm acesso a horários de televisão, segundo minutos. Isso tem sido um dos grandes problemas. Segundo minutos, são minutos avaliados ou pesados segundo quantos candidatos ou quantas pessoas esse partido tem, qual o peso desse partido. Romau, kannst du es nochmal bitte für die Zuhörer ganz genau erklären, wie das aufgeteilt ist, die Pflichtwerbung, die finanziert wird vom Staat? 32 Parteien können werben und wie teilt sich das auf, die Finanzierung dieser Ja, die 32 Parteien in Brasilien, die bekommen je nach Mandaten, die sie haben, sie bekommen ein bisschen Geld von dem Staat, nur ein bisschen Geld von dem Staat. Die Hauptgeld, die sie bekommen, sind von privaten Unternehmen und sind von den großen Unternehmen. Und die, claro, sie geben Geld für die große Partei. Die kleinen Parteien haben ganz wenige Chance, hier etwas auf private Geld zu kommen. Und das ist ein Nachteil für die Demokratie in Brasilien. Das ist mir wirklich sehr aufgefallen. Das ist meine erste Wahl, die nicht an der ich teilnehme, an die ich wahrnehme. Was geschieht auf der Straße? Was passiert im Fernsehen? Und mir ist aufgefallen, dass hier, ich spreche für Niterói, dass es enorm viel Wahlmaterial zur Verfügung gestellt wurde. Das fängt an mit Wahlplakaten, mit Handzetteln, mit Wahlfahnen. Und vor allem, was mich sehr bewundert hat, die Wahlautos. Das sind Autos, die bestückt sind oben auf dem Dach mit riesigen Lautsprechern und die dann teilweise recht gute Musik spielen, Samba-Musik, Texte umschreiben für ihren Präsidenten zukünftigen, den sie gerne haben wollen. Und vor allem immer die Wahlnummer, Kandidat und Wahlnummer ist immer ganz wichtig. Das kann natürlich auch dazu führen, bei uns und unserer Straße war von morgens bis abends diese Musik und man hatte wirklich am Ende nicht nur einen Ohrwurm, sondern viele, viele Ohrwürmer in den Ohren und im Kopf und die Musik war den ganzen Tag irgendwie mit dabei, was sehr zum Teil sehr unangenehm war, muss ich sagen. Ja, und nicht nur unangenehm, aber es hat viel gekostet. Ja, das auch. Jede Partei musste vorher geben die Information, wie viel Geld sie werden ausgeben und wie viel sie haben bekommen von den Privatunternehmen. Die Durchschnitt von der Präsidentenwahl hat angegeben, offiziell angegeben, die Durchschnitt 300 Millionen Reais zu den Wahlkampagnen, zu den wegen der Partei. Und das bedeutet richtig viel. Kleine Partei hat 1 Million Reais ausgegeben. Und das man muss einfach Teil von 3 Euro zu kommen, ne? Und dann, die andere Probleme war, dass diejenige kleine Kandidate für Abgeordnete, ne, die musste auch Geld ausgeben. Und wenn man hat nicht 300.000 Reais, man hat keine Chance, um Wahlzettel zu verteilen, nicht Wahlzettel, Werbung zu machen. Und auf den Straßen zu gehen mit den Autos, weil das ist Benzin auch. Und dann eine Kampagne in Brasilien ist so viel Geld verschwendet. Und so viel Geld, die man weiß nicht ganz genau, wieso diese große Busunternehmen, die große Bauunternehmen, die große Haifische in Brasilien, wieso sie geben so viel Geld, bestimmt abgeordnet, die Chance zu haben, auf der Welle zu kommen. Ja, was mir aufgefallen ist, das sagst du gerade richtig, es waren ja enorm viele Wahlhelfer mehr oder weniger Wahlhelferinnen auf der Straße. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war, viele, viele Frauen waren als Wahlhelferin eingesetzt, also vorwiegend auch mit den Fahnen. Und ich habe oft gesehen, morgens haben sie erst mit der Fahne in der Hand, haben sie ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebracht und danach haben sie sich an den besten Plätzen oder gab es gelegentlich auch so kleinere Kämpfe unter den Frauen und beziehungsweise unter den Parteien dann, wo man sich am besten positionieren kann. Also das ist mir aufgefallen. Enorm viele junge Frauen und ältere Männer, die als Wahlhelfer. Ja, das ist ein Nebenjob. Die bekommen ungefähr 50 Reais pro Tag oder 100 Reais pro Tag. Das ist ungefähr 20, 30 Euro pro Tag. Und die arbeiten da. Das ist ein Job. Nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hoje estamos conversando sobre as eleições no Brasil. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Titel 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Und wir machen mal eine kurze Pause und spielen ein Meu Guarda-Chuva, mein Regenschirm von Paula Lima. Paula Lima na Radio Mama Terra com a música Meu Guarda-Chuva. Thank you. quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou. Agora chora que é bom, chora que eu quero ver. Vai começar a chover, só eu tenho guarda-chuva. Adivinha quem vai se molhar? Quem vai se molhar é você. Também pode chorar que eu não volto atrás, pois no meu guarda-chuva não te levo mais. Mas quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou. Agora chora que é bom, chora que eu quero ver. Vai começar a chover, só eu tenho guarda-chuva. Adivinha quem vai se molhar? Quem vai se molhar é você. Também pode chorar que eu não volto atrás, pois no meu guarda-chuva não te levo mais. Ninguém mais do que eu chorou, brigou por você. Ninguém mais do que eu sofreu amor, só você. Nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro. Hoje estamos conversando sobre as eleições no Brasil. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Estas eleições, Ortrun, não são apenas para o estrangeiro, não é apenas para os alemães, uma eleição difícil de explicar. Mesmo para o brasileiro está bastante confuso porque aconteceram várias coisas durante esse período da eleição, desde que começou a campanha mais forte. Já no primeiro momento falece em um acidente aéreo um terceiro candidato. Com essa morte, Marina da Silva aparece na candidatura e sobe rapidamente nas estatísticas. Isso leva a que o país passe a ter três possibilidades. E essas três possibilidades foram reduzidas novamente a duas possibilidades nesse momento do segundo turno, pois Marina desceu e subiu o Aécio Neves e voltou ao que era antes. Então, no momento, o Brasil está com dois candidatos e cada candidato, balançado por esta nova constelação que apareceu, cada candidato está, cada um deles está apresentando as maiores possibilidades para a população. Todos estão prometendo tudo possível. Romau, eine kleine Übersetzung bitte jetzt nochmal ganz genau für die deutschen Zuhörer zum Ereignis der Wahl und zum Wahlergebnis, vorläufigen Wahlergebnis des ersten Durchganges. Was ist geschehen in dieser Zeit? Warum sind Brasilianer im Augenblick ein bisschen durcheinander geraten? Ja, diese Wahl ist eine große Ausnahme. In die letzten drei Wahlen hier in Brasilien, es gab immer die Kampf zwischen zwei Parteien, PSDB und PT, ne, Sozialdemokraten und ein bisschen Centro-Links-Demokraten, dieses PT. Aber der Kandidat von PSB, der Eduardo, der ist gestorben in einem Fall. Kurz vor dem Anfang von der großen Wahlkampagne, vor einem Monat vor der Wahl. Und das hat die Chance gegeben, für Marina da Silva zu kommen. Und dann ein neues Thema von der Straße, Thema von Welt, viele Themen, die waren nicht angenommen von dieser zwei Partei, sind gekommen. Und die Chance von Marina war groß für 10 Tage. Sie ist eingestiegen in die Statistik, in die Forschung auf 30%, 35%. Aber in dem letzten Moment, der Kandidat Aécio Neves hat geschafft, sie zu überholen und ist gekommen auf die Stichwahl, die wird am 26. Und was passiert im Moment? Das die Forschung. Die Institute für Forschung sagen, dass hat 1% über 50%. Und es gibt eine große Chance, dass wird der Präsident sein. Und dann die Kampf im Moment in Brasilien macht alle confus. Man weiß, viele Leute wissen nicht, welche Personen sie wird wählen. Und noch dazu, es gibt eine andere Situation. Fast 50% von den Wählern in Brasilien haben nicht gewählt. Es sind ungefähr 45% oder beziehungsweise 42 Millionen Menschen haben nicht die Pflicht gemacht. Sie haben nicht gewählt, keine gewählt. Sie sind nicht zu dem Wahllokal gegangen. Und das hat auch eine große Bedeutung, weil das bedeutet, dass viele Leute glauben keine Politik mehr in Brasilien. Und das ist eine andere Gefahr. Diese Recherche, die du gemacht hast, bezieht sich diese fast 50%. Ist das ein bestimmter Jahrgang? Sind das junge Menschen oder sind das ältere Menschen, Sind die Menschen von alle Klasse, von alle Farbe, von alle Alter. Es ist wirklich ein Phänomen. Das 42 Millionen Menschen sind nicht zur Wahl lokal gegangen. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Wir senden direkt aus Niterói, das liegt in Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro. Und ja, wir haben euch heute einen kleinen Einblick gegeben, ein paar Informationen gegeben über die brasilianische Wahl hier. Der erste Teil hat am 5. Oktober angefangen. Und wenn wir in einem Monat die nächste Sendung wieder fahren, am dritten Samstag im Monat, dann werden wir mehr wissen, wer dann Präsidentin oder Präsident geworden ist. Exatamente, Ortrun. Nós vamos agora, no próximo programa, vamos saber quem será o presidente do Brasil. Este é o programa da expectativa. O Brasil pode ir para um rumo, para um lado ou para o outro. Estamos falando, isso surpreende bastante a população alemã, que 42 milhões de pessoas não foram votar, praticamente uma Espanha inteira. E no mês que vem, no terceiro sábado do mês, teremos o nosso programa dizendo o resultado dessas eleições. Esperamos que elas se transcorram em paz e que vença aquele que o eleitor escolher, com livre arbítrio e com todo o direito democrático depois de 25 anos de eleições aqui no Brasil. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Ja, Romau, spielen wir ein weiteres Lied ein. Und zwar nehmen wir mal Preto, Koch Preto von Jorge Aragão. E agora, Jorge Aragão com Preto, Cor Preto. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvido a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Tem nada a ver com a cor, alguém samba. Tem tudo a ver com a cor, saber gingar. A gente ajeita quando tem cabeça feita, e lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita é como negro, me respeita. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita, e lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Tem nada a ver com a cor, alguém samba. Você quer ver? Tem tudo a ver com a cor, saber gingar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Tem nada a ver com a cor, alguém sambar. Tem tudo a ver. A gente ajeita quando tem cabeça feita, que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita é como negro, me respeita. Aí sim, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita, que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita é como negro, me respeita. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Vem, meu povo, canta comigo. Tem nada a ver com a cor, alguém samba. Mas olha só. Tem tudo a ver com a cor, saber gingar. Tem nada a ver com a cor, não tem medo. Alguém samba. Então mostra pra mim. Só quem é preto ilumina porque é preto. A cor é preta, mas também é minha preta. E só só pra quem tem resolvida a sua cor. Não tem que se impor, nem que se curvar. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou teu preto, negro, velho, coisa e tal. Pretinho, negro, velho, coisa e tal. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Aqui é Radio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Marcos Romão no microfone. Ja, und Radio Mama Terra nach wie vor bietet auch Tipps und Termine an. Gleich, ob Sie jetzt aus Rio de Janeiro kommen, Niterói, oder eben aus Hamburg. Am 18.10.2014 um 19 Uhr gibt es eine Vernissage zu sehen, die Kunstausstellung von Joe Hein in der Kunstgalerie Flavio do Nascimento. Ich sehe, was du nicht siehst und das ist, ich sehe, was du nicht siehst und das ist, schaut rein in die Kunstausstellung, in die Vernissage. Die Adresse ist am Mückenkampfstraße 77, am 18.10., das ist also am Samstag, in der Galerie Flavio do Nascimento. Und danach könnt ihr eventuell gleich zur Kirchenallee weitergehen. Kirchenallee 25 im Tango Chocolacci. Da spielt Rapaziada do Pagode. Und zwar spielen Samba Pagode von großen Namen aus Brasilien wie Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Alcione, Beth Carvalho und. Dafür wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß bei beiden Veranstaltungen. Und dann am Sonntag, den 28. gibt es Women in Jazz im Nordspeicher, das ist auf St. Pauli. Und zwar zwei Brasilianerinnen, ein Frauenduo, spielen gemeinsam brasilianische Musik, eine Mischung aus Pop, Jazz und Klängen der Weltmusik. Die Künstlerinnen heißen Badi Azad und Simone Su. Ja, das war's für heute schon mit Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Ich möchte mich ganz herzlich von euch verabschieden, bis in einem Monat, das ist der dritte Samstag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Und Romau, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die wunderschöne Sendung mit dir zusammen. E o nosso programa está terminando. A Ortrun deu as dicas de programação lá de Hamburgo e aqui para o Brasil nesse mês, até dia 26. A nossa programação é eleição, eleição e eleição. Dia 26, todo mundo lá na urna. E nos despedimos aqui e até o próximo sábado, terceiro sábado do mês que vem. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Tchau! Um abraço! Bem confusa, só de ver ele passar, só de ver ele seguir, eu fico imaginando coisas, coisas. Ainda uso a mesma blusa. Que me dê, combinando com colar, eu fico imaginando coisas, coisas. passas um tempo bom. Você não me deu perdão, saí de cena. Eu vou voar. Cuidar de mim, cuidar de mim, pra mim não dá. Cala a boca, menina. bula. Foi buscar jaca mole, a cabeça dura. Cala a boca, menino. Sua mãe logo vem. Buscar jacamão da cabeça.